1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil mein Gesalt hat, den Bedürftigen ein frohe Botschaft zu bringen und Diegenigen zu heilen, deren Herz gebrochen ist. Ich bin gesandt worden, den Gefangenen eier Freiheit zu verkünden und den Gefesselten ein neue Perspektive zu eröffnen. 2. Mein Auftrag besteht darin, ein Jahr der Nähe des Herrn sowie einen Tag der göttlichen Vergeltung auszurufen, damit Trauenden Trost finden können. 3. Den Trauenden in Zion soll festlicher Schmuck anstelle von Oscherwerlichen werden, waren Freuden all die Trauer ersetzt und ein Lobgewand den Verzweifelten Geist verdrängt. Man wird sie als Bestandage der Gerechtigkeit bezeichnen, die der Herr zu seiner eigenen Verherrlichung geflandt hat. For sie werden die antiken Ruinen wieder aufbauen und die Trümmer vergangener Generation in Instand setzen, so dass die Veroditen Stadt in neuem Glanz erstrahlen. 5. Fremde werden bereitstehen, Jürgen den zu hüten, waren Ausländer die aufgeben ihr Ackerbauen und Winzer übernehmen werden. 6. Hingen werdet als Priester des Herrn bezeichnet und als Diener an Seers Gottes bekannt sein, werdet den Wohlstand der Nationen Geniussen und über deren Reichtum verfügen. 7. Anstatt der doppelten Schande und Demütigung, die sie zuvor ertragen mussten, werden sie nun in ihrem Land einen zweifachen Anteil erhalten und ihre Freude erleben. 8. Deich, der Herr, das Recht liebend Rohrbrisches unrecht verabschu, wird ich ihnen erinnern in true gewahren und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. 9. Ihr nach kommen werden unter den Volken berühmt sein, so dass jeder, der sie sieht, erkennt, dass sie ein vom Herrn gesegnet Geschlecht sind. 10. Ich empfind groß Freude über den Herrn und mein Seel jubelt über meinen Gott. Der Ming MIT gewonnen des Heils bekleidet und in einen Mantel der Gerechtigkeit gehüllt hat. Dieser Zustand gleicht einem Bräutigam, der seinen Kopfschmuck anlegt, oder einer Braut, die sich MIT ihrem kostbaren Schmuck für die Hochzeit vorbereitet. 11. So wie die Erde ihr Gewächs herverbringt und ein Garten die Saat sprießen lässt, so wird der Herr Gerechtigkeit und Ruhm vor den Augen aller Nationen entstehen lassen.